Hans-Peter Grad wartet in brauner Jacke vor dem Jobcenter in Karlsruhe. Entschlossen kommt der 57-Jährige auf uns zu. Der Mann mit den grauen Haaren und der Hornbrille ist einer, der auch der Arbeit nicht aus dem Weg geht. Das sagt er und so wirkt er auch. Trotzdem, ein Job, erzählt er, sei doch nicht in Frage gekommen. Eine körperlich anstrengende Stelle in einem Schlachthof wurde ihm angeboten, als er arbeitslos war. Die Anstrengung sei nicht das Problem gewesen, aber 100 Euro von seinem Lohn sollte er damals zusätzlich für eine Werkswohnung zahlen. Die entpuppte sich als Zimmer in einer obdachlosen Unterkunft. Das mach ich nicht, sagte er. Das Jobcenter war nicht einverstanden und kürzte seinen Satz um 30%. 6 Monate musste er mit nur rund 220 Euro im Monat überleben und davon Miete, Lebensmittel und alles Übrige bezahlen. Mit Flaschensammeln hat er sich über Wasser gehalten und dabei vor allem mit einem gekämpft. Die Scham überwinden. Leute, wo einen beobachten, wie man reinspickt in den Müll, wie man reingreift, wie man die verschmutzte Dose rausholt. Man kauft sich halt dann immer das Günstigste, also mal ein bisschen Fleisch oder Wurst, Discounterware. Und man legt sich dann halt eine Scheibe auf ein großes Stück Brot drauf, wo man vorher 3 Scheiben draufgelegt hat, dass das Brot wirklich bedeckt war. Das Existenzminimum beschneiden, das sei das falsche Mittel, um Menschen wieder in die arbeitende Gesellschaft einzugliedern, meint Lissy Hohnerlein. Seit 20 Jahren betreut sie als Sozialarbeiterin Menschen in Not. Fälle wie Hans-Peter Grad gäbe es viele. Viel zu häufig würden Sanktionen verhängt, ohne auf die Lebenswirklichkeit des Einzelnen zu achten. Da geht kein Jobcenter hin und guckt, Gott, wie ist denn da die Familiensituation etc. Kann der überhaupt kommen oder muss sich der vielleicht um seine psychisch kranke Mutter gerade kümmern? Der Fehler liege im System, sagt sie. Indem man Menschen das Nötigste kürze, grenze man sie noch weiter aus der Gesellschaft aus und stigmatisiere sie. Das hat auch Frank Forsthöfel erlebt. Er hat eine Fortbildung abgebrochen. Sein Regelsatz wurde um 60% gekürzt. Im Supermarkt konnte er nur noch mit Essensgutscheinen bezahlen. Ich hätte genauso gut auch mit einem feinen Anzug hingehen können. Und sobald ich sage, ja, ich habe hier Essensmarken, weiß jeder Bescheid. Der ist halt arbeitslos und wurde sanktioniert. Also war er faul oder aus irgendwelchen anderen Gründen wurde er sanktioniert, muss er irgendeinen Grund haben. Ein Vorwurf, bei dem auch Hans-Peter Grad emotional wird. Ich bin kein Faulenzer, ich bin kein Schmarotzer. Und ich bin nicht stolz drauf. Ich würde auch lieber arbeiten und zu denen gehören. Er wünscht sich ein System, das belohnt, statt zu bestrafen. Und dass die Gesellschaft endlich über diese Frage diskutiert.